Erziehung schaden an. Es interessiert kein Schwein, alle Mühe wäre fatal. Deine Weste ist weiß und dein Gewissen ist weiß.